Die Führungslösung im Unternehmen. Der Entschluss, andere dazu zu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, bringt uns mitten in die vier chronischen Probleme, die das heute übliche Kontrollmodell des Industriezeitalters in den Unternehmen hervorruft. Jeder, der seine innere Stimme gefunden hat, besitzt die Kraft, in seinem Unternehmen die schlechte Software des Industriezeitalters mit den Hauptelementen Chef, Regeln, Effizienz, Kontrolle umzuschreiben. Dieser Prozess beinhaltet vier Rollen, die sozusagen als Gegenmittel gegen die vier chronischen Probleme in den Unternehmen wirken. Sie sind die positiven Manifestationen von Körper, Herz, Verstand und Geist im Unternehmen, die vier chronischen Probleme hingegen die negativen Manifestationen ihrer Vernachlässigung. Wie kann man die vier chronischen Probleme realitätsnah lösen? Wo zu wenig Vertrauen herrscht, konzentrieren wir uns darauf, Vertrauenswürdigkeit als Vorbild vorzuleben. Modeling, damit Vertrauen entsteht. Wo es keine gemeinsame Vision und keine gemeinsamen Werte gibt, fokussieren wir uns darauf, als Visionär den richtigen Weg zu finden. Pathfinding, um eine gemeinsame Vision und gemeinsame Werte zu entwickeln. Bei einer mangelnden Ausrichtung konzentrieren wir uns als Koordinator auf die Ausrichtung der Ziele, Strukturen, Systeme und Prozesse. Aligning, um die Leute und die Kultur zu befähigen, sich in den Dienst der Vision und der Werte zu stellen. Und bei Demotivation legen wir das Hauptaugenmerk darauf, als Coach den Einzelnen und die Teams auf der Projekt- oder Jobebene zu befähigen. Empowering. Diese Rollen nenne ich die vier Rollen effektiver Führung, wobei Führung wiederum nicht als Frage der Position zu begreifen ist, sondern als die proaktive Absicht, den Wert und das Potenzial der Menschen in unserer Umgebung zu bestätigen und sie zu einem komplementären Team zu vereinen, um den Einfluss und die Wirkung der Organisationen und der wichtigen Angelegenheiten, deren Teil wir bilden, zu vergrößern. Denn in einem komplementären Team werden die individuellen Stärken, die inneren Stimmen produktiv und die individuellen Schwächen irrelevant, weil sie durch die Stärken anderer ausgeglichen werden. Die vier Rollen effektiver Führung sind schlicht die vier Manifestationen der persönlichen Führung: Vision, Disziplin, Leidenschaft und Gewissen, die in einer Organisation großgeschrieben werden. Vorbild, Modeling, ein gutes Beispiel geben, Gewissen. Visionär, Pathfinding, eine gemeinsame Vision und gemeinsame Werte entwickeln, Vision. Koordinator, Aligning, Systeme etablieren und managen, um auf Kurs zu bleiben, Disziplin. Coach, Empowering, die Talente auf die Ergebnisse konzentrieren, nicht auf die Methoden. Dann die Leute machen lassen und ihnen, wie gewünscht, Hilfestellung geben. Leidenschaft. Alle, die in einem Unternehmen Positionen mit offizieller Autorität innehaben, sollten diese vier Rollen als herausfordernde, aber natürliche Weise zur Erfüllung ihrer Verantwortung sehen. Sie ausschließlich als Rollen für höhere Führungskräfte zu betrachten, würde jedoch die vorherrschende Mentalität der Kodependenz fortschreiben, nach der alle wichtigen Denkprozesse und Entscheidungen dem Chef obliegen. Die vier Rollen sind nicht von der Position abhängig, sondern stehen jedermann offen. Sie sind der Weg, um den eigenen Einfluss und den Einfluss seines Teams und seines Unternehmens zu vergrößern. Meine Kollegen bei Franklin Covey und ich selbst lehren das Modell der vier Rollen effektiver Führung nun schon seit 1995. Viele andere Führungsexperten sind unabhängig davon zu Modellen gekommen, die auf den gleichen Prinzipien beruhen. So entwickelten Dave Ulrich, University of Michigan, Jack Sanger und Norm Smallwood in ihrem erkenntnisreichen Buch »Ergebnisorientierte Unternehmensführung« nach jahrelanger Forschung, Beobachtung und Beratung ein viergliedriges Führungsmodell, das mit meinem Modell der vier Rollen nahezu identisch ist. Der Hauptunterschied liegt in den verwendeten Wörtern, doch die Bedeutung ist im Wesentlichen die gleiche. Weitere Bestätigung hat dieses Führungsmodell durch eine vor kurzem veröffentlichte 5-Jahres-Studie von Nitin Nooria, William Joyce und Bruce Robertson gefunden. What Really Works, Harvard Business Review, Juli 2003. Sie untersuchten bei ihrem Evergreen-Projekt die Anwendung von mehr als 200 etablierten Managementpraktiken über einen Zeitraum von 10 Jahren bei 160 Unternehmen. Durch diese Untersuchungen konnten sie ermitteln, welche Managementpraktiken wirklich herausragende Ergebnisse produzieren. Ihre überzeugende Schlussfolgerung lautet: Unternehmen, die ihre Mitbewerber übertrafen, zeichneten sich ausnahmslos bei 4 primären Managementpraktiken aus. Erstens Strategie. Eine klar festgelegte, fokussierte Strategie entwerfen und beibehalten. Zweitens Umsetzung. Eine einwandfreie Umsetzung der Operationen entwickeln und aufrechterhalten. Drittens Kultur. Eine leistungsorientierte Kultur entwickeln und aufrechterhalten. Viertens Struktur. Eine schnelle, flexible, flache Organisation aufbauen und aufrechterhalten. Nooria, Joyce und Robertson kamen beim Evergreen-Projekt außerdem zu dem Schluss, dass diese Unternehmen 2 von 4 sekundären Praktiken, Talent, Innovation, Führung sowie Fusionen und Übernahmen anwendeten. Ich möchte Sie zunächst aber bitten, über die 4 identifizierten primären Managementpraktiken nachzudenken. Sind diese Praktiken letztlich nicht nur ein anderer Modus, um die 4 Rollen effektiver Führung zu beschreiben? Andere Begriffe für die gleichen zugrunde liegenden Prinzipien?